Fragen und Antworten. Sie sprechen von einem Team, das sich untereinander ergänzt. Ich bin Einzelkämpfer, ohne Mitarbeiter oder direkte Unterstellte und muss alle Rollen selbst übernehmen. Wie kann ich ein sich untereinander ergänzendes Team aufbauen, das meine Schwächen ausgleicht? Solange Sie keine Leute haben, an die Sie Aufgaben delegieren können, sodass deren Stärken Ihre eigenen Stärken produktiv und Ihre Schwächen irrelevant machen können, werden Sie entweder bei Ihren Schwächen zumindest ein gewisses Kompetenzniveau erreichen oder an Berater oder Lieferanten, die Sie ausgleichen können, outsourcen müssen. Wie können Sie in einer Umgebung, die stark reglementiert ist und in die ständig neue Aufträge, Vorschriften und Bestimmungen eindringen, eine Befähigung der Mitarbeiter erreichen? Ich würde mich an die Mitarbeiter wenden und Ihnen genau diese Frage stellen. Was schlagen Sie vor? Was denken Sie? Das meine ich ernst. Ich würde es zu Ihrer Sache machen. Die Leute sind erstaunlich kreativ und widerstandsfähig. So groß der Druck durch eine starke, reglementierende Umgebung auch sein mag, wenn die Arbeit sinnvoll ist, wird man immer einige Bereiche mit kreativen Möglichkeiten finden, wo die Leute ihre eigene Urteilskraft zum Tragen bringen können. Beim Abschluss von Vereinbarungen sind die Vorschriften klar als Richtlinien zu begreifen, sogar als Regeln, die befolgt werden müssen. Ich habe eine Zeit lang in England gewohnt und miterlebt, wie sich dort bei den Eisenbahnern wegen der extrem starken Reglementierung Unmut breit machte. Sie beschlossen, die Vorschriften bis zum letzten I-Punkt zu befolgen, und ganz England stand still. Kein einziger Zug kam pünktlich an. Es war das totale Chaos, weil sie sich strikt an ihre Vorschriften hielten. Vorher hatten sie nämlich nur aufgrund ihrer Kreativität, ihrer Initiative und ihres Erfindungsreichtums Erfolg gehabt. Als das nicht mehr zu übersehen war, fingen die Leute in der Verwaltung an, dem menschlichen Urteilsvermögen mehr Wert beizumessen als den Regeln, und bald funktionierte es wieder. Vielleicht können Sie ein Pilot- oder Testprogramm einrichten, das bei niedrigeren Kosten bessere Ergebnisse bringt, ohne dass gegen wichtige Vorschriften verstoßen wird. Dann sinkt das Risiko und das Lernpotenzial ist groß. Sie könnten außerdem anfangen, genauer zwischen wirklich wichtigen Regeln und jenen, die eher unbedeutend oder bloß kulturelle Konstrukte sind, zu unterscheiden. Ich habe einmal mit der Atomenergiebranche, die stark reguliert ist, gearbeitet. Der Grad der Kooperation und der Kommunikation war selbst zwischen Konkurrenten erstaunlich hoch. Alle wussten nämlich, dass ein weiterer Zwischenfall, wie der bei Three Mile Island, das Ende der gesamten Branche bedeuten konnte. Daher informierten sie sich freiwillig gegenseitig über alle Vorfälle und Situationen, die zu Gefahren oder Verstößen gegen die Sicherheitsbestimmungen geführt hatten. Die Beamten im zuständigen Ministerium hätten die Vorschriften nicht annähernd so stark verschärfen können, dass sie das erreicht hätten, was diese Unternehmen, die ja Konkurrenten waren, von sich aus machten. Wie kann man den Leuten Verantwortlichkeit abverlangen und gleichzeitig Gewinn-Gewinn-Denken? Bedeutet Gewinn-Gewinn-Denken nicht eher, dass man bei der Verantwortlichkeit nachsichtig ist? Keineswegs. Der Schlüssel liegt darin, Verantwortlichkeit für die gemeinsam angestrebten und vereinbarten Ergebnisse zu erreichen. Benutzen Sie für diese Ergebnisse ein Balanced Scoreboard mit logischen und natürlichen Konsequenzen, die sich aus der Verantwortlichkeit ergeben. Ohne Balanced Scoreboard und ohne gemeinsam angestrebte Ergebnisse und Konsequenzen wird Gewinnverlust zunächst zu Verlustgewinn und langfristig zu Verlustverlust. Wie geht man mit widerspenstigen Mitarbeitern um, mit jenen, die sich gegen jede Entscheidung aufzulehnen scheinen und einfach alles so machen, wie sie wollen? Gerade diesen Leuten verdanken wir oft erhebliche Fortschritte. Für jene, die anders, frisch und kreativ denken, sollte es immer einen Platz geben. Sie müssen lernen, die einzigartigen Stärken jedes Einzelnen zu würdigen. Wenn die Widerspenstigkeit solcher Leute allerdings so weit geht, dass sie die Abläufe stören und andere negativ beeinflussen, sollte man ein System einrichten, das ihnen Feedback gibt. Sie sollen so lange zu spüren bekommen, wie andere sie wirklich wahrnehmen und welche Gefühle damit verbunden sind, bis sie eine Entscheidung treffen, was sie wirklich machen wollen. Wenn solche eigensinnigen Mitarbeiter gestörte Persönlichkeiten sind, denen es wirklich psychisches Vergnügen bereitet, gegen die sozialen Normen zu verstoßen, und wenn sie nicht durch kreative, innovative Beiträge eine echte Wertschöpfung leisten, muss man sie eventuell entlassen. Es gibt aber viele Leute, die unabhängig sind, zwar nicht interdependent, aber auch nicht gestört. Sie können bei bestimmten Jobs, bei denen es auf Unabhängigkeit ankommt, eine ganz wichtige Rolle spielen. Der entscheidende Punkt ist, eine Kultur zu schaffen, die im Kontext eines gemeinsamen Zwecks und gemeinsamer Werte für Vielfalt offen ist und sie begrüßt. Emil Durkheim sagte ganz richtig: Wenn die Sitten ausreichen, braucht man keine Gesetze. Wenn die Sitten aber nicht ausreichen, lassen Gesetze sich nicht durchsetzen. Ich persönlich habe ein starkes Bedürfnis danach, selbst die Kontrolle zu haben. Diese ganze Idee vom Freisetzen jagt mir Angst ein, auch wenn sie einleuchtend ist. Kann ich mich ändern? Natürlich. Sie sind ja kein Tier. Sie werden zwar von der Natur und von ihrer Erziehung beeinflusst, sind aber nicht deren Produkt. Sie sind vielmehr ein Produkt ihrer eigenen Entscheidungen, müssten aber anfangen, sich auf der persönlichen Ebene zu ändern, indem sie ihre drei einzigartigen Geburtsgeschenke nutzen: die Freiheit und Kraft zu wählen, die Prinzipien und die vier Intelligenzen. Mit Geduld und Ausdauer werden sie ihr Bedürfnis nach Kontrolle überwinden. Wenn sie mehr Zutrauen zu einigen wenigen Menschen zu Hause und bei der Arbeit gewinnen, werden sie zu der Überzeugung kommen, dass es mehr Produktivität und Seelenfrieden bringt, die Prinzipien durch Unterweisung und Vorleben zu lehren und andere sich selbst bestimmen zu lassen. Schließlich werden sie lernen, wie man diese Art der moralischen Autorität in den Systemen, Strukturen und Prozessen institutionalisieren kann.